Die britische Sonnenpolitik Studentengesellschaft stellte jungs ins Internet einen Beitrag und enthüllte darin die Verbrechen der militärfaschistischen Clique um Park Jong-hee und seiner Tochter Park Geun-hye, die Südkorea in ein Land, über das der Faschismus waltet und in dem die Menschenrechte und Demokratie unbarmherzig verletzt werden, verwandelt haben und des US-Imperialismus Hauptverantwortlichen für das Massaker in Gwangju.